du bist, zeig dich mir, wenn du brennst, wenn du dich an mich verlierst, halte fest an meinem Blick. Halte fest. Sunset.